Yo. Yo. Thank you.

you don't mean a thing. Get off what you call the essence of being a man. When you fall in, you know, yes, you know what a fool you've been. So get off your high horse and never get on it again.

hardcore that you hit the hard floor. So very hardcore that you hit the hard floor. So very hardcore that you hit the hard floor. If it's hardcore that you hunt, then I'ma give you what you want. So very hardcore that you hit the hard floor. So very hardcore. Thank you. Hier spricht die Polizei. Legen Sie sich sofort auf den Boden. Runter auf den Boden, habe ich gesagt. Halten Sie unaufgefordert Ihre Ausweise bereit. Wer sich nicht ausweisen kann, wird vorläufig festgenommen. Ready to go.